Achtes Buch, Teil 5 von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs von Thukydides, übersetzt von C.N. Osiander. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Dem Tissaphernes stellte er vor, er möchte sich nicht so sehr beeilen, den Krieg zu Ende zu bringen, noch die Absicht verfolgen, durch Herbeiholung von phönizischen Schiffen, wozu er Anstalten getroffen, oder durch Besoldung einer größeren Anzahl von Griechen, die Herrschaft zu Land und zur See, demselben Staate in die Hände zu spielen, sondern die Gewalt zwischen beiden geteilt lassen, wobei es dem Könige immer frei stehen würde, gegen diejenigen, welche ihm zuwider wären, die andere Partei zum Kampfe zu bringen. Denn wofern die Herrschaft zu Land und zur See vereinigt werde, so würde jener selbst in Verlegenheit sein, mit wessen Beistande er den siegenden Teil demütigen solle, wenn er nicht mit großen Kosten und Gefahr seine eigene Macht aufbieten und einen entscheidenden Kampf unternehmen wolle. Weit unbedeutender aber sei die Gefahr und mit geringerem Aufwande verbunden und für seine eigene Sicherheit werde gesorgt sein, wenn die Griechen sich untereinander selbst aufreiben. Die Athener seien auch geeigneter, mit ihm die Herrschaft zu teilen, da sie weit weniger nach der Ausbreitung ihres Gebiets zu Lande trachten und da die Gründe und die Art ihrer Kriegsführung den Persern am vorteilhaftesten seien, denn sie würden für sich selbst einen Teil des Meeres, für den König aber die Hellenen, welche auf seinem Gebiete wohnen, mit gemeinsamen Mitteln zu unterwerfen suchen. Jene aber seien im Gegenteil gekommen, die Griechen zu befreien, und es sei nicht wahrscheinlich, dass die Lazedämonier, welche doch jetzt die Hellenen von ihrem, einem hellenischen Joche befreien wollen, sie nicht auch von der Herrschaft der Nicht-Griechen zu befreien suchen, wofern sie anders nicht sogar die persische Macht einmal umstürzen werden. Er riet ihm daher, zuerst beide Teile sich schwächen zu lassen und so viel als möglich den Athenern Abbruch zu tun und dann sofort die Peloponnesier aus dem Lande zu entfernen. Und dies war auch meist den Ansichten des Tissaphernes angemessen, so viel sich wenigstens aus dem, was er tat, schließen läßt. Denn er gab sich eben darum, dem Alcibiades als einem Manne, der ihm in diesen Angelegenheiten guten Rat erteilte, vertrauensvoll hin, lieferte den Peloponnesiern den Sold karglich und verhinderte sie, ein Seetreffen zu liefern, auch durch das Vorgeben, dass die phönizischen Schiffe ankommen und mit Überlegenheit kämpfen werden, tat er ihrer Sache großen Schaden und lähmte so die Kraft ihrer Seemacht, die eine so große Höhe erreicht hatte, und auch sonst war die Erkaltung seines Eifers für die Teilnahme am Kriege zu augenscheinlich, als dass man sie nicht hätte merken sollen. Alcibiades gab dem Tissaphernes und dem Perserkönige, in deren Gebiete er sich aufhielt, diesen Rat, nicht allein, weil er glaubte, dass dies für sie selbst am zuträglichsten sei, sondern auch, weil er dabei seine eigene Rückkehr ins Vaterland zu fördern glaubte, in der Überzeugung, dass er, wenn er dasselbe nicht ganz zugrunde richte, er wohl einmal Mittel finden werde, die Athener dahin zu vermögen, ihm die Rückkehr zu gestatten. Dies glaubte er dadurch am besten zu erreichen, wenn es bekannt wurde, dass Tissaphernes ihm geneigt sei. Und so erfolgte es wirklich, denn als die Kriegsleute der Athener in Samos erfuhren, dass er viel bei jenem vermöge, und da Alcibiades den angesehensten unter ihnen seine Vorschläge zugesandt hatte, daß er nämlich, wenn sie bei den vornehmsten Bürgern seiner gedenken wollten, unter der Bedingung der Einführung der Oligarchie, nicht aber bei der schlechten Verfassung und Volksherrschaft, die ihn vertrieben hätte, zurückkehren und dafür, daß er ihnen die Freundschaft des Tissaphernes verschaffe, an der Leitung des Staates teilnehmen wolle. So wurden die Triarchen und die angesehensten der Athener in Samos, teils wegen jener Veranlassung, teils und noch mehr aus eigenem Antriebe schlüssig, die Volksregierung umzustürzen. Die erste Anregung dazu geschah bei dem Heere, und von dort erst verbreitete sie sich später in die Stadt. Auch gingen einige von Samos zu Alcibiades hinüber und besprachen sich mit ihm. Da er ihnen nun versprach, er wolle ihnen erst den Tissaphernes und dann auch den Perserkönig zum Freunde machen, wenn sie keine Volksherrschaft mehr hätten, weil ihnen der König dann eher trauen würde, so faßten sie große Hoffnung, nicht allein, daß sie als die Vornehmsten unter ihren Mitbürgern, die zugleich die meisten Lasten zu tragen hätten, die Macht in ihre Hände bekommen, sondern auch, daß sie über die Feinde siegen würden. Nach Samos zurückgekehrt, zogen sie taugliche Leute mit in die Verschwörung und erklärten offen vor dem Volke, der Perserkönig werde ihr Freund werden und ihnen Geldunterstützung gewähren, wenn Alcibiades in seine Bürgerrechte wieder eingesetzt würde und sie keine Volksregierung mehr hätten. Und wiewohl der große Haufe im ersten Augenblick über diesen Plan etwas unwillig war, so verhielt er sich doch ruhig wegen der vorteilhaften Aussicht auf den vom Könige zu beziehenden Sold. Diejenigen aber, welche die Oligarchie begünstigten, berieten, nachdem sie die Sache der Menge mitgeteilt, die Vorschläge des Alcibiades noch einmal unter sich mit der Mehrzahl ihrer Genossen. Den übrigen erschien nun zwar die Sache als leicht ausführbar und zutrauenswert, aber Phrynichos, der noch Oberbefehlshaber war, missbilligte sie ganz. Er glaubte, wie es sich auch wirklich verhielt, daß es dem Alcibiades ebenso wenig um die Herrschaft einer bevorrechteten Minderzahl als um Volksregierung zu tun sei. Er habe keinen andern Zweck, als daß er einen Weg ausfindig mache, durch eine Umwälzung der bestehenden Ordnung im Staate unter Vermittlung seiner Freunde zurückgerufen zu werden. Sie müssten gerade darüber mit Vorsicht wachen, dass unter ihnen keine Parteiung entstehe. Der König habe keinen Vorteil dabei, während die Peloponnesier sich bereits auch auf der See behaupten und nicht unbedeutende Städte in seinem Gebiete besetzt halten, durch Anschließung an die Athener, denen er nicht traue, sich Ungelegenheiten zuzuziehen, während es in seiner Macht stehe, die Peloponnesier, welche ihm nie etwas zuleide getan, sich zu Freunden zu machen. Was die verbündeten Staaten betreffe, welchen sie die Einführung der Oligarchie verheißen hätten, weil sie auch selbst nicht mehr unter der Volksregierung stehen wollten, so sei er überzeugt, dass darum weder die Abgefallenen umso eher zu ihnen wieder übertreten, noch die, so bei ihnen geblieben, umso treuer sein werden. Denn diese würden nicht die Abhängigkeit, sei es bei der Oligarchie oder Volksherrschaft, der Freiheit vorziehen, die ihnen, unter welcher Verfassung es sein möge, zuteil geworden. Auch glauben diese Verbündeten, dass die sogenannten Rechtschaffenen und Edlen ihnen nicht weniger zu schaffen machen werden als das Volk, da jene doch nur dem Volke die Mittel und Anleitung zum Bösen an die Hand geben, um selbst davon für sich den größten Vorteil zu ziehen. Wenn es auf jene ankäme, so sei es möglich, dass noch gewalttätigere Hinrichtungen ohne Urteil und Recht verhängt wurden. Das Volk hingegen sei ihre Zuflucht und halte jene in Schranken. Dass die Staaten also denken, wisse er ganz genau, da sie durch Tatsachen darüber belehrt seien. Daher müsse er seinerseits die Vorschläge des Alcibiades und alles, was jetzt verhandelt werde, durchaus missbilligen. Die Versammlung der Verschworenen aber nahm ihrer ersten Ansicht gemäß die vorgelegten Anträge an und traf Anstalten, den Pisander nebst einigen andern als Abgeordnete nach Athen zu senden, um wegen der Rückkehr des Alcibiades und der Aufhebung der dortigen Volksregierung zu unterhandeln und zwischen Tissaphernes und den Athenern Freundschaft zu stiften. Als nun Phrynichus sah, dass wegen der Rückkehr des Alcibiades Vorschläge gemacht werden und das Volk diese genehmigen würde, so fürchtete er, jener möchte, wenn er wieder eingesetzt wäre, ihm wegen des Widerspruchs gegen seine Vorschläge als einem Manne, der ihm entgegengearbeitet, schlimme Händel verursachen. Er nahm also zu folgender Auskunft seine Zuflucht. Er sandte zu Astyochus, dem Oberbefehlshaber der lazedämonischen Flotte, der sich noch bei Milet aufhielt, heimlich die Nachricht, dass Alcibiades die Macht der Lazedämonier dadurch untergrabe, dass er für die Athener die Freundschaft des Tissaphernes zu gewinnen suche, und indem er die übrigen Angaben ihm schriftlich genau mitteilte, bemerkte er, es sei für seine Person verzeihlich, wenn er seinem Feinde, wenn auch zum Nachteile seines Vaterlandes, zu Schaden suche. Astyochus aber dachte nicht daran, an Alcibiades Rache zu nehmen, zumal da er sich seiner Person nicht mehr wie zuvor hätte bemächtigen können. Er begab sich also zu ihm und zu Tissaphernes nach Magnesia und meldete ihnen, was ihm aus Samos geschrieben worden, und verriet ihnen alles und suchte sich, wie man sagt, Tissaphernes aus Gewinnsucht dadurch zu verpflichten, dass er ihm dieses und anderes mitteilte. Daher hatte er auch wegen der unvollständigen Zahlung des Soldes ihm nicht männlich genug widersprochen. Alcibiades aber sandte sogleich ein Schreiben gegen Phrynichus nach Samos an die dortigen Obrigkeiten, meldete, was für einen Frevel jener begangen, und verlangte seinen Tod. Phrynichus geriet in Bestürzung und befand sich wegen jenes Verrates wirklich in der größten Gefahr. Er schickte also abermals eine Botschaft an Astyochus und beschwerte sich, dass die frühere so schlecht verheimlicht worden, und sagte, dass er jetzt bereit sei, ihm zur Vernichtung des ganzen athenischen Heeres in Samos Gelegenheit zu verschaffen, und schrieb ihm alles ausführlich, wie er, da Samos unbefestigt sei, dies ausführen könne, und dass es ihm jetzt nicht mehr zu verdenken sei, da er um ihretwillen in Lebensgefahr schwebe, wenn er dies und alles andere lieber wage, als dass er durch die Hand seiner ärgsten Feinde selbst umkomme. Astyochus aber meldete auch dies wieder dem Alcibiades. Da Phrynichus die schlimme Absicht des Astyochus vorher erfuhr und dass ein Schreiben von Alcibiades über diese Sache nunmehr bald ankommen müsse, so kam er demselben zuvor und kündigte dem Heere an, dass die Feinde, weil Samos ohne Festungswerke seie und die Schiffe nicht alle im Hafen vor Anker liegen, auf ihre Stellung einen Angriff zu machen im Sinne haben. Er habe davon ganz zuverlässige Kunde. Man müsse Samos baldmöglichst befestigen und sonst auf seiner Hut sein. Er war nämlich Oberfeldherr und hatte Vollmacht, solches anzuordnen. Und so trafen sie Anstalten zur Befestigung, und Samos, welches ohnehin verschanzt werden sollte, kam so um so schneller damit zustande. Nicht lange nachher kamen Briefe von Alcibiades an, daß das Heer von Phrynichos verraten werde und die Feinde im Begriffe seien anzugreifen. Da man aber von Alcibiades glaubte, daß man sich auf sein Wort nicht verlassen könne und daß er von den Feinden unterrichtet, dem Phrynichos nur die Schuld der Mitwissenschaft aufbürden wollte, so schadete ihm dies nicht, sondern bestätigte vielmehr seine Behauptung, weil Alcibiades dasselbe gemeldet hatte. Hierauf suchte Alcibiades den Tissaphernes zu stimmen und zu bereden, daß er ein Freund der Athener werden möchte. Dieser fürchtete nun zwar die Peloponnesier, welche mit einer größeren Seemacht als die Athener in der Nähe standen, jedoch wünschte er, wenn es ihm irgend möglich wäre, jenem zu willfahren, zumal da er schon von der Unzufriedenheit der Peloponnesier mit dem Vertrage des Theramenes, die sich in Cnidus geäußert, sich überzeugt hatte. Denn jener Zwist war um diese Zeit, wo sie zu Rhodus sich befanden, schon ausgebrochen. Dort wurde ihm auch die frühere Äußerung des Alcibiades, dass die Lacedämonier alle Städte freimachen wollen, durch Lichas glaubwürdig, welcher behauptete, es sei nicht zuzugestehen, was im Vertrage enthalten sei, dass der König in den Besitz der Städte komme, welche er oder seine Vorfahren je zuvor besessen hätten. Da nun der Gegenstand des Streites so wichtig war, so widmete sich Alcibiades dem Tissaphernes mit der eifrigsten Dienstbeflissenheit. Die athenischen Abgeordneten, die von Samos mit Pisander abgesendet worden, hielten nun, als sie zu Athen angekommen waren, vor dem Volke einen Vortrag, in dem sie ihren weitläufigen Auftrag in weniger Hauptpunkte zusammenfassten, besonders aber sagten, dass, wenn sie dem Alcibiades die Rückkehr gestatten und nicht mehr wie bisher eine Volksregierung haben wollten, es ihnen möglich sein würde, den Perserkönig zum Verbündeten zu erhalten und über die Peloponnesier zu siegen. Unter vielen andern nun, welche der Volksherrschaft wegen widersprachen, schrien auch die Feinde des Alcibiades, daß es unerträglich wäre, wenn er durch den gewaltsamen Sturz der gesetzlichen Verfassung seine Rückkehr bewirken würde. Besonders laut erklärten sich die Mitglieder des Geschlechts von Eumolpus und Cerux in Betreff der Angelegenheit der Religionsgeheimnisse, wegen welcher er hatte fliehen müssen, und beschworen die Leute, ihn nicht wieder einzusetzen. Da trat Pisander bei dem vielfachen und leidenschaftlichen Widerspruch auf, nahm jeden Einzelnen, der sich widersetzte, beiseite und fragte, ob sie denn, da die Peloponnesier eine gleich große Anzahl von Schiffen auf der See schlagfertig haben und eine größere Zahl von verbündeten Städten, da der König und Tissaphernes jenen Geld gebe, sie aber keines mehr haben, noch irgendeine Hoffnung zur Rettung für Athen hätten, wenn man nicht den König dahin vermöge, auf ihre Seite zu treten? Wenn sie nun diese Frage verneinend beantworten mussten, so sagte er ihnen unumwunden, diesen Zweck können wir aber nicht erreichen, wofern wir nicht eine gemäßigtere Verfassung annehmen und die obrigkeitlichen Stellen einer bevorrechteten Minderzahl übergeben, damit der König zu uns Vertrauen fasse, und wenn wir nicht unter diesen Umständen mehr um unsere Rettung als um die Verfassung uns bekümmern, denn später werden wir ja, wenn es uns so nicht gefällt, schon wieder eine Änderung treffen können. Lasst uns also den Alcibiades zurückrufen, der allein unter den jetzt Lebenden imstande ist, jenes zu bewirken. Die Masse des Volks hörte diesen Vorschlag wegen der Oligarchie zuerst mit Unwillen an, da sie aber von Pisander deutlich belehrt wurde, dass sonst kein Heil zu finden sei, so gab sie nach, teils aus Furcht, teils in der Hoffnung, die Sache werde sich schon wieder umgestalten. Sie fassten also einen Volksbeschluss ab, dass Pisander und mit ihm noch 10 Männer abgehen sollten, um mit Tissaphernes und Alcibiades zu unterhandeln, wie es ihnen am zuträglichsten schiene. Da nun Pisander zugleich gegen Phrynichos Beschwerden vorgebracht hatte, so entsetzte das Volk ihn und seinen Mitbefehlshaber Skironides ihrer Feldherrnstelle und sandte dagegen Diomedon und Leon als Anführer zu der Flotte. Pisander hatte durch das Vorgeben, als hätte Phrynichos, Iasos und den Amorges dem Feinde preisgegeben, denselben in schlimmen Ruf gebracht, weil er dachte, dass jener bei den Unterhandlungen mit Alcibiades nicht an seiner Stelle sei. Pisander ging auch bei den früher in der Stadt befindlichen Vereinen für Prozesssachen und Ämterernennungen überall umher und ermahnte sie, durch gemeinsame Mitwirkung und Beratung an der Aufhebung der Volksherrschaft zu arbeiten. Nachdem er nun alles Übrige den Umständen gemäß vorbereitet hatte, dass es ungesäumt ausgeführt würde, so fuhr er mit den 10 Männern zu Tissaphernes ab. Leon und Diomedon, welche bereits bei der athenischen Flotte angekommen waren, unternahmen noch in diesem Winter einen Seezug gegen Rhodos. Sie trafen die Schiffe der Peloponnesier ans Land gezogen, schifften sich aus und besiegten die herbeieilenden Rhodier in einem Treffen. Dann zogen sie sich nach Chalce zurück und machten nunmehr diesen Platz, nämlich Kos, zum Mittelpunkt ihrer Kriegsunternehmungen, denn sie konnten von da aus leichter Beobachtungen anstellen, wenn etwa die Flotte der Peloponnesier auslaufen wollte. Dann kam nach Rhodos auch der Lakonier Xenophantidas von Pedaritos aus Chios gesendet, mit der Nachricht, die Belagerungswerke der Athener seien jetzt vollendet, und wenn sie nicht mit ihrer ganzen Seemacht zu Hilfe kämen, so werde in Chios alles verloren sein. Jene nahmen sich vor, Hilfe zu leisten, indessen machte Pedaritos mit dem Hilfsheer unter seinen Befehlen und den Chiern einen Angriff in Masse auf den Wall, welchen die Athener um ihre Schiffe hergezogen hatten. Er eroberte auch einen Teil desselben und bemächtigte sich einiger ans Land gezogenen Schiffe, da aber die Athener gegen sie einen Ausfall machten und die Chier zuerst zurückdrängten, so wurde auch der übrige Heerhaufen im Gefolge des Pedaritos besiegt. Er selbst kam um, viele der Chier fielen und eine Menge Rüstungen wurden erbeutet. Ende von 8. Buch, Teil 5.